Book 2 51 51 Melakukan kegiatan Besorgungen machen Saya ingin ke perpustakaan. Ich will in die Bibliothek. Saya ingin ke toko buku. Ich will in die Buchhandlung. Saya ingin ke kios. Ich will zum Kiosk. Saya ingin meminjam buku. Ich will ein Buch leihen. Saya ingin membeli buku. Ich will ein Buch kaufen. Saya ingin membeli koran. Ich will eine Zeitung kaufen. Saya ingin ke perpustakaan untuk meminjam buku. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen. Saya ingin ke toko buku untuk membeli buku. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Saya ingin ke kios untuk membeli koran. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen. Saya ingin ke toko kacamata. Ich will zum Optiker. Saya ingin ke supermarket. Ich will zum Supermarkt. Saya ingin ke toko roti. Ich will zum Bäcker. Saya ingin membeli kacamata. Ich will eine Brille kaufen. Saya ingin membeli buah dan sayuran. Ich will Obst und Gemüse kaufen. Saya ingin membeli roti. Ich will Brötchen und Brot kaufen. Saya ingin ke toko kacamata untuk membeli kacamata. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen. Saya ingin ke supermarket untuk membeli buah dan sayuran. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Saya ingin ke toko roti untuk membeli roti. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.